Na schön. Sie sagen also, dass Sie bei Tempo das beste Pferd im Stall sind. Neben Diane Bissonnette hatte ich bereits mehrere Bewerber von dort. Wie viele Wörter pro Minute schaffen Sie denn? Ich sagte es ihm. Oh, davon werde ich mich persönlich überzeugen müssen. Ich will schließlich den Besten. Außer der Stenografie wird es bei meinen Experimenten keinerlei Aufzeichnungen geben. So gut wie keine. Jedenfalls keine Ton- oder Filmaufnahmen. Nur Polaroid-Fotos für den Fall, dass ich meine Ergebnisse veröffentliche. Andernfalls werde ich sie vernichten. Er lauerte darauf, dass ich neugierig wurde. Wurde ich auch. Aber nicht so sehr, dass ich ihn zu den Experimenten befragt hätte. Irgendwann würde er schon damit herausrücken. Oder eben nicht. Er nahm das oberste Buch von dem Stapel auf dem Couchtisch und stellte mich auf die Probe. Das Buch hieß »Der Mensch und seine Symbole«. Er sprach mit ordentlichem Tempo, aber nicht absichtlich schnell wie Mrs. Frobisher. Die Fachbegriffe wie etwa Aktivationssynthese und einige knifflige Namen wie Agnella Jaffe oder die Universität von Brescia sah ich alle korrekt vor mir. So könnte man meine Gabe bezeichnen, als Wörter sehen. Ich schrieb alles auf, obwohl er den Namen Jaffe wie Chef aussprach und las es ihm vor. »Bei Tempo ist Ihr Talent vergeudet«, sagte er. Das waren schmeichelhafte Worte. »Also Sie werden für die Dauer meiner Experimente im Gästehaus nebenan wohnen. Sie erhalten mehrere Urlaubstage und werden viel Freizeit haben. Haben Sie beim Militär medizinische Kenntnisse erworben?« »Ein paar. Ich kann einen Bruch richten und jemanden wiederbeleben, vorausgesetzt natürlich, er wird rechtzeitig aus dem Teich gefischt. Und Sulfonamid wird hier ja wohl eher nicht zum Einsatz kommen.« »Wie alt sind Sie?« »24.« »Sie sehen älter aus.« »Klar.« »Sie waren nicht zufällig in Milai?« »Das war vor meiner Zeit.« Er nahm noch ein Buch vom Stapel, »Die Archetypen und das kollektive Unbewusste« und ein weiteres, »Erinnerungen, Träume, Gedanken«. Er hob sie hoch, eines in jeder Hand, als ob er sie gegeneinander abwägen wollte. »Wissen Sie, was diesen Büchern gemein ist?« »Sie sind von C.G. Jung.« Er hob die Augenbrauen. »Sie haben den Nachnamen richtig ausgesprochen?« »Besser als Sie den von Agnella Jaffe«, dachte ich, behielt es aber für mich. »Sprechen Sie die deutsche Sprache?« »Ein klein wenig«, sagte ich auf Deutsch und nahm Daumen und Zeigefinger ein kleines Stück auseinander. Er nahm ein weiteres Buch vom Stapel, eines, das einen deutschen Titel trug. »Das ist mein größter Schatz, eine Rarität, die Erstausgabe. Der Titel bedeutet im Englischen so viel wie Gegenwärtiges und Kommendes. Ich kann es zwar nicht lesen, aber ich kann die Illustrationen betrachten und die Graphen analysieren. Wie Sie sicher wissen, ist die Mathematik eine universelle Sprache.« Wusste ich nicht, weil keine Sprache universal sein kann. Zahlen waren wie Hunde, man konnte ihnen alle möglichen Tricks beibringen. Außerdem lautete der Titel richtig »Gegenwart und Zukunft«, was ein himmelweiter Unterschied war. Eine Kluft geradezu, aber das war mir in diesem Augenblick ziemlich egal. Mich interessierte das Buch, das unter Gegenwart und Zukunft lag und als einziges im ganzen Stapel nicht von C.G. Jung stammte, »Jenseits der Mauer des Schlafes« von H.P. Lovecraft. Davon hatte ein Kamerad in Nam, ein Bordschütze, die Taschenbuchausgabe gehabt. Die ist mit ihm und seinem Hubschrauber verbrannt. Das Vorstellungsgespräch ging noch eine Weile. Die Bezahlung, die er mir in Aussicht stellte, war so hoch, dass ich mich allmählich fragte, ob seine Experimente auch legal waren. Er gewährte mir diverse Gelegenheiten, ihn danach zu befragen, und weil ich sie nicht wahrnahm, gab er schließlich auf und ließ mich raten, worum es bei seinem Experiment gehe. »Wahrscheinlich um Träume«, sagte ich. »Richtig. Allerdings möchte ich die genaue Art meiner Forschung, ihre Stoßrichtung sozusagen, vorerst für mich behalten.« Ich sparte mir ebenfalls den Hinweis, dass ich auch nicht nach irgendeiner Stoßrichtung oder so gefragt hätte. Er fotografierte meine Entlassungsbescheinigung mit einer Polaroid-Kamera, dann bot er mir offiziell die Stelle an. Sie können selbstverständlich weiter für Tempo arbeiten, aber hier haben Sie die Gelegenheit, mir bei der Erforschung eines Territoriums zu assistieren, das nicht einmal Jung betreten hat. Unberührtes Neuland.